Ende Oktober letzten Jahres, in der Nacht zum 28. Oktober 2007, starb die Schauspielerin Evelyn Hamann im Alter von 65 Jahren. Sie ist in Hamburg, wo sie lebte, beerdigt. Auf dem Niendorfer Friedhof kann man ihr Grab besuchen. Hamann ist in vielen Fernsehzuschauern und Kinobesuchern bekannt durch ihre Zusammenarbeit mit Loriot, ihre unverwechselbar komödiantische Art, peinlich komische Situationen konsequent ungerührt und sehr norddeutsch durchzuspielen. Seit der Serie Cartoons im ersten deutschen Fernsehen war sie oft als Partnerin von Loriot und Heinz Mayer zu sehen. Ab und an arbeitete Hamann auch für das Radio. Dem Saarländischen Rundfunk ist es 1991 gelungen, Evelyn Hamann und Heinz Mayer ins Hörspielstudio nach Saarbrücken zu holen für Karl-Heinz Böllings Hörspiel Der Kochtopf. Regie führte Heidrun Nass. Mit der Sendung dieses Hörspiels erinnern wir heute an die Schauspielerin Evelyn Hamann und an die früh verstorbene Regisseurin Heidrun Nass. Im Anschluss an das Hörspiel haben wir noch Zeit für ein kurzes Porträt des Autors Karl-Heinz Bölling. Der Kochtopf. Ein Hörspiel von Karl-Heinz Bölling. Oma ist jetzt schon eine Woche tot. Hörst du? Hörst du? Aber ich weiß, dass es gut so ist. Du verstehst, was ich meine. Es ist deswegen gut, weil ich weiß, und du doch auch, Oma ist nun im Himmel. Frieden, Stille, Erlösung. Sie hat ihr Alter. Sie war immerhin 84. Was kochst du da eigentlich? Gesprächig bist du heute Mittag ja nicht gerade. Hallo? Du benutzt den neuen Kochtopf. Und? Besser? Ich meine, der Topf hatte seinen Preis. 120 Mark immerhin. Nein. Sehr viel sagst du heute nicht. Eigentlich überhaupt nichts. Ich will sagen, um auf Omi zurückzukommen. Kein Mensch möchte doch nach seinem Leben einfach so nicht sein. Na, du vielleicht? Also ich, nee, ich nicht. Na, du vielleicht? Na, was gibt's denn heute Schönes? Verschwinde, du störst mich beim Kochen, siehst du das nicht? 120 Mark hätte der Kochtopf eigentlich gekostet. Aber die haben ihn auf 60 zurückgesetzt. Da habe ich zugegriffen. Weißt du was? Wir gehen heute Abend fein essen. Ich meine nicht so ein Zeugs wie Pizza oder so. Ich denke da an etwas besonders Leckeres. Hat natürlich seinen Preis. Aber die 60 Mark, die wir beim Kochtopf gespart haben. Hast du heute schon dein Meerschweinchen gefüttert? Ja. Wirklich? Na, sonst würde es pfeifen. Auch frisches Wasser? Ich bin kein Schwein. Verschwinde, du störst mich beim Kochen, siehst du das nicht? Das war eine schöne Beerdigung. Wenn ich danach nur nicht so besoffen gewesen wäre. Es lag an Onkel Willi, der mit seinem Scheiß Schnaps. Prost und heulen und Ex und Prost und heulen und Ex. Wer klopft denn da? Die Heizung, sie macht Geräusche. Meinst du, ich wüsste nicht, dass die Heizung Geräusche macht? Habe ich nicht drei Briefe an die Hausverwaltung getippt, kam nicht der Klempner und trotzdem macht die Heizung weiter klopf, klopf, klopf. Weißt du nicht, dass ich mit meinen Nerven total am Ende bin? Ja, ja, fast am Ende. Na? Wie macht sich der neue Kochtopf? Hält er die Hitze? Verteilt er die Hitze besser? Du, vielleicht gehen wir heute Abend ganz toll essen. Im Restaurant. Da schmeckt das Essen irgendwie besser. Ich will damit nicht sagen, dass du nicht kochen kannst. Onkel Willi ist ein Säufer. Dem seine Leber möchte ich nicht sehen. Scharf oder nicht so scharf? Was? Was? Bist du blind? Scharf. Ich esse lieber gerne scharf. Wäschst du gleich das Geschirr ab? Ich dachte, es gibt Pudding. Haha. Ich dachte, es gibt Schokoladenpudding. Vielleicht mit einem Schuss Sahne oder Saft. Himbeersaft. Nein? Wirklich nicht? Okay, dann eben nicht. Hast du eine Ahnung, was wir nach dem Mittagessen so machen? Nein? Du wäschst ab. Schatz, Liebling, Mäuschen, Bärlein. Ach, was willst du, iss lieber. Hast du dich darüber gefreut? Ich meine, du hast dir doch immer einen so schönen Kochtopf gewünscht. Mhm, kann sein. Hast du dich gefreut? Nun lass mich jetzt damit in Ruhe. Da ist es wieder. Wieder was? Als wenn ich ganz genau diese Szene, diesen Augenblick, dieses Gesprochene schon einmal erlebt hätte. Ja, ja. Das Leben geht immer im Kreise, immer rundherum. Es macht mich hilflos, was du sagst. Das passt nicht. Warum sagst du nicht, wie dir mein Essen schmeckt, hä? Hallo, sag was. Mir schwant, dass es immer so weitergeht mit uns. Mit dem Leben hier. Ach, unke nicht. Es ist kein Unken, es ist wahr und ich spüre es. Diese Szene, dieses Gesprochene habe ich nicht einmal. Mir ist es wie 100, wie tausendmal. Trotzdem, ich liebe dich. Wie beruhigend. Ach, danach kann ich gut schlafen. Im Bett schläft man und sonst nichts. Wer nicht schlafen kann oder nicht einschlafen, weil er so tausend Gedanken im Kopf hat, dass es schwirrt und saust und hämmert und unruhig ist, der soll doch aufstehen und uns Fernsehen gucken. Ach, wie klug du bist und wie schön es für mich ist zu wissen, unser Leben ist eingefahren. Aber trotzdem liebst du mich. Ach, ich danke dir. Von dir geliebt. Mein Gott. Und meine Fragen an dich, ob dir das Essen auch geschmeckt hat, dein Tick mit dem schon Erlebten oder besser dein Trick, deine Ablenkung. Aber von was ablenken? Oma ist jetzt schon 2 Wochen tot. Hörst du? Hörst du? Aber ich weiß, dass es gut so ist. Du verstehst, was ich meine. Frieden, Stille, Erlösung. Sie war immerhin 84. Was kochst du da eigentlich? Gesprächig bist du heute Mittag ja gerade nicht. Nein, sehr viel sagst du heute nicht. Was gibt's denn heute Schönes? Es dauert noch eine Stunde, du musst warten. Onkel Willi, der säuft sich bestimmt noch mal zu Tode. Naja, ist wurscht. Onkel Willi ist bald 75. Reißt du mir das Salz? Bitte? Na, der neue Kochtopf? Schon Erfahrung mit ihm? Warum habe ich dir diesen Topf gekauft? Es war ein Sonderangebot. Von 120 auf 60 Mark, da habe ich zugegriffen. Und du hast dich doch gefreut. Ich spüre es. Ich spüre es, wenn du dich freust, du lachst, du lächelst, du zwinkerst mit deinen Augen. Aber du hast mich nicht geküsst. Warum nicht? Du stellst Fragen. Geh lieber eine Stunde spazieren. Eigentlich? Meinst du? Natürlich, gehen gesund. Doch auch wieder nicht. Die Abgase. Außerdem Betrunkene oder unter Beruhigungsmitteln stehende Fahrer. Oder Frauen, die Wut auf die Männer haben und mich auf die Schippe nehmen. Sei so gut und geh spazieren. Ich möchte dich wenigstens eine Stunde am Tag nicht sehen. Eine total frustrierte 45-jährige Frau. Mit irgendeinem Beruf und irgendeinem Mann verheiratet. Warum sollte ihr Mann nicht Jäger und Inhaber eines Drillings sein? Sie wartet auf mich und peng, lieg ich auf der Straße. Durchsiebt, purer Zufall. Ich spüre es, da regt sich was, da ist etwas im Busch, da braut sich was zusammen, da kriegen die Sterne Junge. Ich gehe nicht spazieren, ich bleibe hier. Du spinnst. Ich gehe. Sie müssen nicht so wild über die Rüttelschwelle. Das ist ja der Sinn der Schwelle. Langsam fahren. Sonst knallen Sie sich Ihr hübsches Köpfchen an und Ihnen wächst ein Horn. Blöder Affe! Was haben Sie zu mir gesagt? Dass Sie ein blöder Affe sind! Das wagen Sie selbstredend nur zu sagen, frecherweise erstens, weil Sie in einem Auto sitzen und zweitens, weil Sie mich nicht wirklich kennen. Was ist los? Kommen Sie mir doch nicht mit Ihrer ganzen Weiblichkeit so verdammt nahe! Das irritiert mich! Aber ich wusste es. Gewehrt und gezaudert, nein, nein, ich gehe nicht spazieren. Und nun Sie. Ja, was jetzt? Das schlagen Sie etwas vor, ich meine, wenn Sie ich wären, denken Sie sich in mich rein. Na, ich bin nicht gut drauf. Sind Sie pervers oder so? Freche Ziege. Sie könnten meine Tochter sein. Zischen Sie bloß ab. Ich leg dich gleich hier flach. Schon mal was von Judo gehört? Also, es hat mich gefreut, Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben. Ich wünsche Ihnen für Ihr weiteres Leben alles Gute. Auf Wiedersehen. Wenn Sie hier oben nicht mehr ganz klar sind, warum gehen Sie nicht zu einem Arzt, Opa? Also das geht nicht. So dürfen Sie nicht sprechen. Sie haben ja keine Ahnung davon, von mir. Sie kennen mich doch gar nicht. Ich bin nur aufgebrochen, eine Stunde spazieren zu gehen. Und Sie überfallen mich mit Frechheiten. Das ist unstimmig. Das passt überhaupt nicht in mein Leben. Normalerweise hätten Sie weiterfahren müssen. Ach, sie fährt weg. Sie fährt weiter. Gott sei Dank. Du wohnst hier? Ich? Ja. Warum fragst du? Ich soll mein Meerschweinchen wegmachen. Und dann geht es bestimmt kaputt. Willst du mein Meerschweinchen haben? Ich schenk's dir für 10 Mark. Hm. Wo kommst du eigentlich her? Wie heißt du? Geschenkt. Was interessiert dich mein Name? Also, willst du Susi, ja oder nein? Komisches Ansinnen. Und so plötzlich. Ich bin gar nicht vorbereitet. Ich dachte eigentlich nur an Spazierengehen. Verstehst du? Nee. Aua, das Biest beißt ja. Susi dachte, dein Finger ist eine Möhre. Was Susi denkt, wen interessiert das? Aber was wir Menschen denken. Wir sind klug, wir schreiben wahnsinnig dicke, tolle, tiefgründige Bücher, malen Bilder, fotografieren, filmen. Was ist dagegen ein Meerschweinchen? Ich habe gesehen, wie Susi 2 Junge gekriegt hat. Sieh mal, da sind sie rausgeschlüpft. Das ging zack, zack. Das war toll. Und wo sind die Jungen? Ja, die hat mein Vater mit einem Hammer. Naja, Bums auf den Kopf. Was? Das gibt's doch nicht. Und ich musste die Toten in den Mülleimer schmeißen. Schöner Vater. Hey, Moment mal. Also mein Vater ist mein Vater. Einen anderen habe ich halt nicht. Na, schon gut. Nimmst du Susi? Na ja, gib mir das Tier. Hier hast du 10 Mark. Hey, warum läufst du so fix davon? Du läufst ganz schön schnell. Und bist jetzt verschwunden. Ich sehe dich nicht mehr. Es ist besser, ich gehe nach Hause. Die Stunde ist vorbei. Außerdem habe ich Hunger. Da bin ich wieder. Was hast du denn da? Ein Meerschweinchen? Was willst du denn mit? Wo hast du das her? Oh, ein furchtbarer Wind auf unserem Balkon. Vielleicht sehen wir ihn. Weißt du, er ist etwa 1 Meter groß. Ein Junge. Ja, da. In die Richtung ist er gelaufen. Er hat mir das Meerschweinchen verkauft. Ich sehe ihn nicht. Außerdem eine junge Frau. Oh, ich sehe Ihren Wagen. Natürlich, das ist er. Er steht ganz da hinten auf dem Parkplatz. Ach, der Wind fegt uns fast hinunter. Wir sollten in die Wohnung zurückgehen. Die junge Frau war sehr unhöflich zu mir. Ich möchte sie nicht mehr sehen. Dann sollten wir jetzt in die Wohnung. Ja, du hast recht. Einfach alles vergessen, nicht zu ernst nehmen, das Gehirn frei machen. Der Wind bläst mir ins rechte Ohr hinein und zum linken Ohr wieder hinaus. Ich kann mich auch hier noch nicht richtig beruhigen. In meiner Wohnung, in den eigenen 4 Wänden. Los, du musst mich bemitleiden. Mir zusprechen, dass die anderen, ich meine die junge Frau, sie war offensichtlich im Unrecht. Ich habe höflich darauf hingewiesen, sie möchte langsam über die Schwelle fahren. Was macht sie? Sie beschimpft mich. Vergiss es. Ich wäre nicht mehr ganz klar im Kopf. Ich frage dich, was ist das? Klar im Kopf. Hey, kannst du mir das auseinander, ich meine, sprachlich darlegen? Ein logisch denkender Mensch. Einer, der Mutterwitz hat. Ein Mensch mit gesundem Menschenverstand. Vergiss es. Ein Mensch, der nicht lügt. Wer lügt, belügt sich natürlich selber. Meins für dich. Höflich, bescheiden, zuvorkommend, klug. Schweig endlich. Wir können essen. Hier ist der Appetit futsch. Vergangen. Ach, du bist ein Würstchen. Das Meerschweinchen. Ich hatte es wirklich vergessen. Weißt du, dieses Tier beruhigt mich. Das Fell, die klugen Augen, die Schweinsöhrchen. Fühl, wie es sich anfühlt. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Nun komm und iss etwas. So, Susi, nun fang was mit den anderen Meerschweinchen an. Und wenn ihr euch beißt... Ist es ein Bock? Nein, eine Sie. Dann werden sie sofort beginnen und Kinder nach 25 Tagen bekommen. Und wohin damit? Ah, lass sie doch. Wenn das eben so ist. Bist du wach? Man kann sich nicht um alles aufregen, kümmern. Sonst frisst einen der Teufel höchstpersönlich. Ich spüre, dass du wach bist. Ich rede nie gegen die Wand. Es muss etwas dabei rauskommen. Ich meine, du musst mir natürlich antworten. Alles wäre sonst Quatsch. Sag mal, warum hast du mir überhaupt diesen Kochpott gekauft? Ich bin für den Haushalt zuständig. Ja, bist du nun wach oder redest du im Schlaf? Ich hab dir gesagt, es war ein Sonderangebot. Kaufe ich dir? Ach. Also mir fällt jetzt nichts ein, was ich dir einfach so... Oder... zu deinem Geburtstag schenken könnte. Oh, du hast da bestimmt irgendwelche Interessen. Ein Hobby. Wofür begeisterst du dich? Oh, nun sag doch mal etwas. Wir sind 26 Jahre miteinander verheiratet. Ach, du nennst mich ja nicht mal mehr bei meinem Namen. Und du? Du hast den Meerschweinchen nasses Gras gegeben. Und? Es hat dir nichts ausgemacht, dass sie gestorben sind. Unsinn, sie haben mir leid getan. Sehr leid. Warum hast du sie nicht zu einem Tierarzt gebracht? Weil ich dachte, sie werden wieder gesund. Ich habe nicht gewusst, dass sie sterben werden. Ach, Ruhe. Ich möchte schlafen. Es ist kurz nach Mitternacht. Wissen. Mensch, hast du kein Gefühl? Keine Ahnung, keinen Instinkt? Ja, bist ein Stadtmensch. Dumm, dick und gefräßig. Ich schlafe besser im Wohnzimmer. Du bleibst. Geschlafen wird im Schlafzimmer und nicht im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer wird Fernsehen geguckt. Ich bin doch kein Pantoffelheld. Ich habe meinen eigenen Willen. Und wenn ich in der Badewanne schlafe... Du wächst die Nachbarn auf. Schrei bitte leiser. Und wenn ich die gesamten Planeten und Sterne aufwecke, die Pulsare und Nebel, die Sterne, die es nicht mehr gibt und die es in 100 Milliarden Jahren hoch 10 geben wird, bei allen schwangeren Katzen und piepsigen Hausratten, kein Mensch verbietet mir zu brüllen. Die Nachbarn werden die Polizei anrufen und wenn die kommen, dann hältst du deine Klappe schon. Da würde ich aber drauf wetten. Die sollte mir das Brüllen verbieten! Beruhige dich doch! Mensch, tickst du nicht mehr richtig? Gott sei Dank, er schläft. Oma ist jetzt schon 4 Monate tot. Auf den Tag genau. Hörst du? Nicke doch mit dem Kopf. Hörst du? Sie hat ihr Alter. Ich werde bestimmt nicht so alt. Und, oh, ich werde kein Nichts sein. Nein? Im Himmel da, bei der Sonne oder bei den Sternen. Ich meine, ist es nicht ein Wunder, dass es mich gibt? Warum sollte nicht meine Person... Ich versuche dir zu erklären und du hörst mir nicht zu. Wie macht sich der neue Kochtopf? Ob wir heute Abend ausgehen? Fein essen. Vielleicht chinesisch oder griechisch oder jugoslawisch. Was kochst du denn? Der Topf hat ja schon eine Schramme und hier eine Macke. Hast du heute schon dein Meerschweinchen gefüttert? Ja. Wirklich? Sonst würde es pfeifen. Auf frisches Wasser? Ich bin kein Schwein. Verschwinde, du störst mich beim Kochen, siehst du das nicht? Ich musste mir wieder ein Meerschweinchen kaufen. Schon gut. Onkel Willi ist soweit. Der Schnaps. Ich sage, lass den Schnaps weg, Onkel Willi. Er hat nicht. Nun liegt er im Krankenhaus. Stell dir vor, die geben ihm doch keinen Alkohol. Die Leber ist kaputt. Die Heizung, sie macht Geräusche. Meinst du, ich wüsste nicht, dass die Heizung Geräusche macht? Ich habe 3 Briefe an die Hausverwaltung getippt. Das höre ich zum 100. Mal. Du sagst immerzu die gleichen Sätze. Onkel Willi, es geht ihm verdammt mies. Glaubst du, er jammert nach uns beiden? Was können wir tun, Schätzchen? Sag, können wir da im Krankenhaus etwas für Willi machen, tun, unternehmen, veranstalten, beruhigen, fordern, trösten? Einfach nur da sein, einen Spaß machen, von früher erzählen. Haben wir Humor? Haben wir einen gesunden Menschenverstand? Haben wir Geld für den Bus, die Straßenbahn, das Taxi? Und wenn alles nichts hilft, gehen wir in die Kneipe und besaufen uns? Und wenn überhaupt nichts mehr hilft, was dann? Du stellst Fragen. Geh lieber eine Stunde spazieren. Meinst du? Sei so gut und gehe spazieren. Wenigstens für eine Stunde oder zwei möchte ich dich nicht sehen. Früher war es gesund, das Spazierengehen. Man hielt hier und da ein Schwätzchen, marschierte am Vatertag mit Hut und Stock und guter Laune zum nächsten Bierstand, wusste, dass daheim die Frauen brav am Herd, die Kinder im Garten spielten. Was bringt heute das Spazierengehen? Wenn daheim nur Langeweile und der Fernsehapparat blökt, die Frau selber unter der Langeweile leidet und sich beide wohl bald nichts mehr zu sagen haben. Brav am Herd. Darum der Kochtopf? Ach Quatsch, mit brav, da wollte ich sagen, das Zusammenleben war geregelt, das war einfacher. Heute ist alles viel verrückter. Oder hat dieses Rollenvertauschen Wirkung gehabt im Sinne der Glücklichkeit in der Familie? Na, wohl kaum. Reißt du mir bitte das Salz? Wer ist im Kölner Zoo bei den Pavianen der Boss? Wem kraulen die Pavian-Frauen den Rücken und lugen andauernd in seine Richtung? Oh, diese Frauen. Obwohl, mitten im Gehege ein künstlicher Felsen. Ich meine, sie könnten mit einem halbstarken Ungesehen, du weißt, was ich meine. Aber sie tun es nicht. Der Boss hat eben die größte Qualität. Erfahrung, Geduld. Er ist natürlich stark. Seine Muskeln, sein Auge fletzt hin und her und so weiter. Du kommst doch gleich bei Bäckers Gemüseladen vorbei, sei so gut, und bringe 30 Bananen mit. Was fahren Sie wie eine Irre? Blöder Affe! Ach, schon wieder Sie. Sagen Sie, laufen Sie hier Streife? Wie? Was haben Sie gesagt? Jetzt gebe ich es dir aber. Und nun, rede oder bleibt dir die Spucke weg. Wie kommen Sie mir vor? Sie schmeißen mich um. Sie entwürdigen mich. Das ist ein Bild für die Götter. Was soll ich sagen? Ich könnte in ein Mauseloch. Ich kraul dir gleich deine Ohren. Fräulein, das stimmt doch alles nicht. Das passt nicht zusammen. Sie haben keine Erziehung. Hey du, komm mal her. Kannst eine Brennnessel pflücken und streichst du dem Pascha hier den Rücken rauf und runter? Komisch. Habe ich noch nie gesehen, dass ein Mann von einer Frau so einfach seine Grenzen gezeigt bekommt. Ach, den kenne ich. Den habe ich ja meine Susi, mein Meerschweinchen geschenkt. Hey du, lebt Susi etwa nicht mehr? Doch, doch. Geht dir gut. Lügst du auch nicht? Hilfe! Ihr Leute, zu Hilfe! Ich heirate dich. Du gefällst mir. Danke, aber... Ich bin nicht zu jung für dich. Ich werde bald 20 sein. Und ob du dann 40 bist, na und? Hilfe! Hilfe! Ich bin aber schon verlobt, mein Junge. Ach, wer weiß, was in 10 Jahren ist. Lassen Sie mich endlich los. gleich bin ich kein Mann mehr. Also gut, ich muss sowieso weiter. Hey du, ich habe jetzt eine Maus zu Hause. Interessant. Außerdem liegt mein Vater im Krankenhaus. Gott sei Dank, sagt meine Mutter. Mein Vater ist besoffen die Treppe runtergefallen, hat einen komplizierten Beinbruch. Hoffentlich kommt er im Krankenhaus zur Besinnung. Verstehst du? Er soll sich besinnen. Sonst soll er sich selber eine Wohnung suchen. Ich fahre. Mach's gut, Kleiner. Mach's gut. Wir treffen uns bestimmt in 10 Jahren wieder. Und wenn nicht, dann eben nicht. Ich muss auch gehen. Tschüss, mein Freund. Klopf dir den Straßendreck ab. Mach's besser. Tschüss. Da bin ich wieder. Wir können sofort essen. Ich hab keinen Hunger. Du machst einen Witz. Ich leg mich eine Stunde hin. Bist du müde? Was ist los? Ich werde in Zukunft vor dem Essen nicht mehr spazieren gehen. Es ist wegen der schlechten Luft, diese vielen Autos. Bist du gefallen? Du bist ganz schmutzig. Ich sag dir doch, die Luft ist schmutzig. So schmutzig? Ja. Ich gehe ein wenig auf den Balkon, bevor ich mich hinlege. Ein furchtbarer Wind. Schön. Er bläst weg. Frag nicht was. Er bläst einfach weg. Was hier ist nach England. Hörst du englische Laute? Also ich nicht. Du hast nicht zufällig Kopfschmerzen. Man muss auch vergessen können und verzeihen. Außerdem bin ich ausgerutscht. Der Wind macht einen tollen Krach. Ich verstehe nichts von dem, was du sagst und denkst. Der Wind macht das Wetter. Wind ist Druck. Ohne Wind könnten wir nicht sprechen. Die Augen bewegen, die Ohren, das Trommelfell, das Blut. Hey, hast du vergessen, die Geranien zu gießen? Ach, halt die Schnauze, gieß deine blöden Geranien doch selber. Onkel Willi ist jetzt schon eine Woche tot. Hörst du? Aber ich weiß nicht, dass es gut so ist. Ich meine, was wissen wir genaues? Frieden, Stille, Erlösung? Sind das nicht einfach unsere guten Wünsche? Weil ich und du und wir alle es wünschen bei unserem eigenen Tod, dass wir Erlösung, Stille, Frieden finden. Hallo, warum antwortest du nicht? Du bist nicht gesprächig. Was gibt's denn heute Schönes? Warum benutzt du nicht den neuen Kochtopf? Ich finde ihn nicht mehr. Er ist weg. Weg? Ja, oder irgendwo. In der Wohnung. Du störst mich beim Kochen. Ich kaufe für 120 Mark. 60. Man verliert keinen Kochtopf. Das gibt es nicht. Möchtest du heute Abend auswärts essen? Ich? Nein, wieso? Ach, versteck nicht deine geheimen Gedanken. Dir schmeckt es im Restaurant besser. Nein, nein. Unzufriedener Rentner, du. Wo ist mein Kochtopf? Ich werde die ganze Wohnung von Grund auf ankrempeln. Das lässt du schön bleiben. Ich bin kein Pantoffelheld. Die Nachbarn. Können mich mal. Hast du heute schon ein Meerschweinchen gefüttert? Nein, hab ich nicht. Dann wird es verhungern. Ich bin kein Schwein. Auch frisches Wasser? Sonst würde es pfeifen. Was fühlst du in der ganzen Wohnung rum? Warum legst du dich nicht hin? Ich brülle so laut, wie ich will. Es interessiert mich nicht, was die Nachbarn von mir denken. Und wenn die Polizei kommt? Ist unser Leben nicht total eingefahren wie eine Furche auf dem Feld? Ich bin keine Furche. Ich bin deine Frau. Es ist schön, gemeinsam spazieren zu gehen. Es ist ja nicht wahr, dass wir innerlich leer sind. Oder es bald sein könnten. Oh nein, so weit sind wir noch lange nicht. Wir? Innerlich leer? Unsinn. Du hast recht. Komm, wir pfeifen ein Lied. Ja, oder wir singen. Ja, ganz leise summen. Was für ein Lied summen? Lange Schritte nimmt, siehst du wohl, da kommt er schon, der versoffene Schwiegersohn. Gestern abends um 8 kam der Storch und brachte meiner Schwester einen Sohn. Und der Bengel lachte schon. Mein altes Liederbuch. Onkel Willi tanzte in der Kneipe nach Peter Kraus. Da lag er lange auf der Treppe und sagte nur noch, Mensch, bin ich besoffen. Unser altes, vergessenes Liederbuch. Lass sie doch vergessen sein, die Omas und Onkels. Vorwärts. Lass. Du wolltest doch immer Tauben züchten. Wie wäre es? Wäre was? Na, du tust es. Du beschäftigst dich mit Tauben. Das geht in unserer Mietwohnung nicht. Ich versuche, einen Kleingarten zu pachten und bau dir drauf einen Taubenschlag. Es ist nicht erlaubt. Keine Tiere in einer Kleingartenanlage. Vielleicht ein Kaninchen, die Ausnahme, aber Tauben? Nein, unmöglich. Versuch es. Es geht nicht. Ich habe keine Lust, etwas anzupacken, von dem ich vorher weiß, es ist den Versuch nicht wert. Ah, du hast keinen Mumm mehr. Früher, da. Keinen Mumm? Sieh doch, da hockt eine Taube und klettert auf die Erde rum. Ganz hungrig und bestimmt krank. Vielleicht lebt sie noch einen Tag oder eine Woche. Kranke Tauben sind nicht scheu. Sie laufen vor keinem Auto fort. Die Straßenbahn überfährt sie. Und die Tauben sind bald plattgefahren. Walzen die Autoräder sie auseinander. Ja und? Warum hältst du mir einen unverständlichen Vortrag über kranke Tauben? Na komm, lass uns einfach nur spazieren gehen. Wie zwei verliebte Menschen. Wie Adam und Eva. Adam und Eva hat es nie gegeben. Ja, du möchtest mich jetzt natürlich aufklären. Alles Schöne wäre nicht wahr. An die Stelle setzt du einmal eins ist zwei oder so. Glaub du nur an den Weihnachtsmann? Ich glaube sogar an den Klapperstorch. Mit Zucker auf die Fensterbank legen? Richtig. Halt! Du gehst immer bei Rot über die Ampel. Beinahe. Der hätte nicht gebremst. Es war eine Sie, eine junge Frau. Egal, jedenfalls pass auf. Grün. Wir können über die Straße gehen. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, der Klapperstorch und deine Wahrheit. Hätten wir ein Kind gehabt? Tja, dann. Oh, es gibt natürlich keinen Weihnachtsmann. Und du mit dem Klapperstorch, das waren wir. Irgendwann im Schlafzimmer unter der Decke. Und Papa hat da so ein Ding, da ist der Samen drin und so weiter. Tja, und der Weihnachtsmann, den gibt es nur bei Karstadt oder Horten. Und wenn Papa oder Mama wenig Geld haben, dann ist Essig mit dem Weihnachtsmann. Du vergisst, wir haben kein Kind. Außerdem, ich hätte es nicht so brutal formuliert. Zur Roma. Gehen wir rein? Ja, ja. Bist du wach? Was ist, Kalle? Der Kochtopf. Du hast ihn natürlich versteckt, um mich zu ärgern. Ich habe ihn nicht versteckt, sondern in den Müll gefeuert. Was? Wieso? Jede Erklärung zwecklos. Kalle? Kalle? Was ist denn? Stell dir vor, es gibt 4 Milliarden Menschen auf der Erde. Und den allermeisten, oder sogar fast alle, es interessiert sie nicht. Keine Sekunde lang über uns beide, was wir so unternehmen. Darum, es bleibt uns nichts übrig. Es ist lebenswichtig für uns, zusammenzuhalten. Kalle, hast du heute Abend dein Meerschweinchen gefüttert? Ja, Erika, ja. Was ist da draußen für ein Krach? Ach, das ist nichts. Sie waren zum Bahnhof. Sie verladen die Panzer und fahren damit zum Truppenübungsplatz. Sie üben. Sie üben. Schon vorbei. Panzermotoren machen eben Lärm. Wir haben 800 PS. Außerdem die Ketten. Ketten. Natürlich, Ketten. Ich werde einen neuen, einen sehr wertvollen Kochtopf kaufen. Schon morgen. Dann kannst du zaubern. Vielleicht etwas Indisches oder Japanisches. Tintenfisch. Kann auch sein aus deutschen Landen. Nimm doch endlich das Kochbuch. Du kochst immer nach Schnauze. Was fehlt? Natürlich eine Prise Salz, Ingwer fehlt und so weiter und so fort. Warum kochst du nicht? Ich? Ich kann nicht kochen. Was kannst du denn? Die Panzer kommen die Treppe hochgerollt. Sie richten ihre Kanone auf dich. Und du bist weg. Absolut nichts findet man mehr von dir. Erika, ich möchte jetzt schlafen. Aber die Panzer fahren durch die schwarze Nacht Richtung Truppenübungsplatz. Ja, wohin denn sonst? Carla, morgen kochst du. Also gut, morgen koche ich. Onkel Willi ist viele Wochen tot. Hörst du? Und Oma, wie lange? Ein halbes Jahr. Oder ein Jahr. Was wissen wir vom Himmel? Nichts. Darum sollten wir besser darüber schweigen. Uns mehr kümmern, dass wir leben. Wie gefällt dir der neue Kochtopf? Hat 250 Mark gekostet. Eigentlich habe ich ja nur 199 bezahlt. Sonderangebot. Erika. Carla, wach doch endlich auf. So schlimm war der Bums mit dem Kochtopf nun auch wieder nicht. Ich meine, über die Beule, da können wir doch reden. Ich schenke dir zu Weihnachten etwas Besonderes. Vielleicht einen Schlips? Ich hätte tot sein können. Zeig mal, tut es da weh? Tausend Sterne sehe ich. Erika, wie konntest du? Ach, du hast mich aufgeregt, genervt. Zivilisierte Menschen diskutieren das aus der Welt. Carla, bleib liegen. Mein Gehirn, es schmerzt. Du hast nicht gebrochen, also keine Gehirnerschütterung. Ich will auf den Balkon. Der Wind, ich will den Wind spüren. Einverstanden. Die Luft wird deinen Kopf kühlen. Oh, sieh doch! Der erste Schnee in diesem Winter. Toll. Super. Gewonnen! Oh, kalt. Glaube nicht, der Schnee und die Kälte wären einfach so für nichts da. Keinesfalls. Sag mal, hast du vergessen, Blumenzwiebeln zu pflanzen? Ich habe es nicht vergessen, mein lieber Kalla. Dann ist es ja gut. Hey, Kurzer! Dich kenne ich doch! Also du fährst da unten Schlitten und lachst dich ömmelig, weil du dich freust, stimmt's? Den Jungen kenne ich. Das Meerschweinchen ist von ihm. Ach nee, das ist ja gestorben. Wir haben ja Neues gekauft. Der Wind bläst den Schnee in die Gärten, auf die Autos, in die Wohnungen, auf die Dächer. Alles hat seinen Grundstock, liebe Erika. Erst haben die Maurer das Fundament gegossen, dann hochgemauert. Diesen Balkon, auf dem wir stehen, gebaut. Und nun stehen wir auf diesem Balkon und sehen, dass es schneit. Der Schnee wiederum hat seinen Ursprung daher. Sag mal, du hast doch Krokusse gepflanzt, ja? Ja. Und dann bin ich beruhigt. Hey, Kurzer, hallo. Ich bin hier oben mit meiner Frau auf dem Balkon. Ja, hier. Willst du raufkommen? Der kommt nicht rauf. Der wohnt nicht hier. Mach, dass du nach Hause kommst. Es schneit wirklich sehr toll und hinterher fressen dich die Wölfe! Wölfe? Sag mal, hast du eigentlich heute schon unser Meerschweinchen gefüttert, lieber Kalla? Ja, verdammt, ja. Wirklich? Na, sonst pfeifen die. Die pfeifen, wenn sie Kohldampf haben. Wasser? Hat es Wasser? Ja, auch frisches Wasser. Wie oft soll ich dir noch sagen? Ich bin kein Schwein. Man muss hinter dir her sein. Ach komm, wir gehen in unsere Wohnung. Wir hocken uns aufs Sofa, wir stellen den Fernseher an, wir kuscheln uns aneinander wie zwei verliebte Amseln. Kalla, was ist? Komm! Der Junge ist längst weg. Aua! Aua! Kalla, bist du schwer verletzt? Was war denn? Er hat zwei Schneebälle nach mir geworfen. Der Kurze hat zwei Schneebälle nach mir geworfen. Dieser Bengel. Schließ die Tür, Kalla. Komm, schnell. Komm in die Wohnung. Erika, du bist mein bestes Stück. Schnell die Tür zu. Schnell die Tür zu. Sie hörten Der Kochtopf, ein Hörspiel von Karl-Heinz Bölling. Es sprachen Mann Heinz Meyer, Frau Evelyn Hamann, Kind Nikolaus Schumacher, junge Frau Caroline Schreiber. Ton und Technik Werner Klein und Gisela Jahr. Regieassistenz Ute Eckelkamp. Regie Heidrun Nass. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks aus dem Jahre 1991.